ganz einfach. Ganz. Jetzt. Wissen Sie, einfach, einfach. Genau wie diesmal. Nicht zu langsam werden mit dem Vorschlag. Nochmal. Drei Takte vor die. Alles Kleinette. Muss wie von eine Stimme von oben. Schön Schwellung, so ist es sehr schön. Nachlassen. Weich die Flöten. Nicht zu früh. Jetzt erschienen. Alles Kleinette begleiten. Ja, nicht zu leise. Das Diminuendo nicht zu wörtlich nehmen. Immer, nicht wahr? Ja, bitte, wo das Crescendo steht. Vier Takte früher, wo im ganzen Orchester Crescendo war. Nicht wahr? Oboe. Haben Sie? Ja. Wo Crescendo war. Vier Takte früher, wo Crescendo steht. Ja, bitte. Ja, besser. Tschüss. Zu wenig Bogen. Oh, das muss gewichtiger sein. Das, und bitte, da wo die Flöte dazu kommt, vor dem Doppelstrich, da, wenn Deutsche da nach C-Dur geht, da gehe ich allmählich ein bisschen flüssiger. Nicht zurückhalten. Bis dahin bin ich sehr ruhig. Bitte, Sie haben doch hier diesen Doppelstrich, wo es wieder nach A-Moll geht. Vier Takte vor dem Doppelstrich. Ja, da, ja, da, da. Ja. Bleibe im Takt, ich schlage gleich die Achtler. Bam, bam, bam, bam. Ja, na jetzt, pass auf. Der Hörer muss jetzt sofort begreifen, dass das Thema unten im Bass liegt. Es muss klingen so wie Glocken. Bisschen überrascht, oder? Ja, wie Glocken. Und Sie ganz ohne Ausdruck, dieses in Holzbläser, ganz melancholisch. Bitte nochmal, drei Takte vor E. Dabei. ohne Ausdruck ganz. Piano, bleib! Jetzt kommt ein kleines Crescendo. Nachlassen!